Ja, dann schön, dass einige Leute gekommen sind. Ich begrüße euch ganz herzlich in der RCC-Galerie zum heutigen Vortrag über die Avantgarden über politische und ästhetische Revolution in Russland. Ein Vortrag, den Anke Hennig aus Berlin halten wird. Der Vortrag findet statt im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die seit 2009 jährlich in der RCC-Galerie stattfindet und ist so eine Kooperation zwischen dem Bildungskollektiv, wo ich ein Teil davon bin, Verein, der linke politische Bildungsarbeit macht und eben der ACC-Galerie Weimar. Und es ist eine Reihe, die immer wieder auf verschiedene Art und Weise so dieses Verhältnis zwischen Gesellschaftskritik und Ästhetik auszuloten versucht. Immer wieder so guckt, wo gab es in der Geschichte Berührungspunkte zwischen Revolutionsbewegungen und künstlerischen Bewegungen. Und dementsprechend sind die Bewegungen der Avantgarde da auch immer wieder im Zentrum, wobei wir jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt haben. Und gerade ist es halt so eine kleine dreiteilige Veranstaltungsreihe über den italienischen und den russischen Futurismus. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass in so einer allgemeinen Erzählung über die Avantgarden, die Kunstavantgarde ja oft so als Teil emanzipatorischer Bestrebungen gilt. Und dann ist es aber eben interessant zu sehen, dass der italienische Futurismus, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben, dass der relativ am Anfang dieser Avantgarde-Bewegung steht, aber es da ja eine Nähe gab zwischen der faschistischen Bewegung und eben der Avantgarde, was eben spezifisch in Italien so gewesen ist. Und man aber daran auch ganz gut sehen kann, wie widersprüchlich auch dieses Avantgarde-Knäuel vielleicht gewesen ist, was eben dann auch deutlich wird, wenn man sieht, eben in Russland oder in der Sowjetunion war der russische Futurismus sehr revolutionär gesinnt und hat eben versucht, Anschluss an die Oktoberrevolution zu finden und sein Programm halt eben in den Dienst einer sozialistischen Revolution zu stellen. Und die Idee war, so ein bisschen eben zu versuchen, ja, was war dieser Futurismus eigentlich, sich das genauer anzugucken und wie kann man ja irgendwie diesen Widerspruch halt irgendwie zu fassen bekommen. Und dann ist der Vortrag von Anke Hennig heute gewissermaßen so, dass ja, der ortet vielleicht erstmal dieses Feld aus der russischen Avantgarden, in dem der russische Futurismus eine spezifische Bewegung gewesen ist. Nächste Woche wird Gunnar Hinrichs einen Vortrag halten, wo er nochmal explizit auf den russischen Futurismus blickt. Der hat nämlich 2017 ein Buch geschrieben, Die Philosophie der Revolution, wo er sehr auf einer sehr grundlegenden begrifflichen Ebene versucht, irgendwie zu fassen, was ist das Konzept der Revolution. Und da spielt eben der russische Futurismus halt eben auch eine besondere Rolle. Dieses Buch ist halt so in meinem Freundeskreis ein bisschen gelesen und diskutiert worden und so bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen, diese Veranstaltungsreihe zu konzipieren. Genau, wie gesagt, Anke Hennig wird jetzt den Vortrag halten über die Avantgarden in Russland oder im Russischen Reich, in der Sowjetunion. Ich denke, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, was das überhaupt heißt und was das für ein Territorium ist, auf dem diese Bewegung halt sich abgespielt hat. Und auf Anke Hennig bin ich gestoßen, weil sie einen Sammelband vor einiger Zeit veröffentlicht hat über die Dinge, Texte der russischen Avantgarde. Also das ist wie eine Anthologie, wo Grundlagentexte, die avantgardistische Strömungen damals in Russland geschrieben haben, versammelt sind und es eben auch eingeleitet und kommentiert ist von Anke Hennig. Genau. Und sie lehrt am St. Martin's College der Universität der Künste in London und ist heute aus Berlin gekommen. Genau, und ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Und genau, wir haben vorher schon so ein bisschen gesprochen. Anke Hennig hat viel Material mitgebracht, das auch viel Zeit ausfüllen kann, wenn wir das alles ausbreiten. Wir haben so ein bisschen überlegt, dass wir das auch so ein bisschen von den Reaktionen des Publikums abhängig machen können, wie lang es wird und können aber auch zwischendurch immer mal gucken, gibt es Diskussionsbedarf und in welche Richtung soll das Ganze gehen. Genau, soweit. Ich freue mich auf den Vortrag. Danke für die schöne Einführung. Und ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, weil ich kurzzeitig mal 1990 in Weimar studiert habe, die Stadt aber seitdem praktisch nicht wiedergesehen habe. Lukas hat es schon gesagt, ich werde über die Avantgarden in Russland sprechen, die ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr russische Avantgarde nennen würde, weil sie beginnt in Russland, setzt sich in der Sowjetunion fort, aber ethnische Russen unter den Avantgardisten sind allerhöchstens die Hälfte. viele Avantgardisten sind jüdischer Herkunft und ein großer Teil kommt aus den Nationen des russischen Imperiums, Ukrainer, Letten, Deutsche und einige Russen. Also heute würde ich sagen, die Avantgarde in Russland und nicht die russische Avantgarde. Wie Lukas auch schon sagte, ich habe sehr viel Material mitgebracht, auch weil ich sehen wollte, was euch vielleicht interessiert. Ich würde vorschlagen, ich mache das so ein bisschen abschnittsweise und vielleicht können wir nach den Abschnitten schon ins Gespräch kommen, wo ich vielleicht noch mal tiefer gehen könnte oder sollte, oder ob wir weitergehen. Ich habe versucht, wesentliche Strömungen zu erfassen, aber die Avantgarden in Russland sind so reichhaltig und es gibt eine solche Vielzahl von Strömungen und bedeutenden Künstlern, dass die Auswahl einfach wahnsinnig schwer fällt. Ich habe mich entschlossen, mit Wladimir Tatlin zu beginnen, der 1885 geboren wurde. Sein Vater entstammte einem Adelsgeschlecht aus Ariol und arbeitete als Eisenbahningenieur. Die Mutter war Dichterin und sympathisierte mit der revolutionären Bewegung Narodnaya Volja, Wille des Volkes. 1887, also im Kindesalter, siedelte der Vater in die Ukraine über und dort ist Tatlin auch aufgewachsen. Nach dem Tode des Vaters musste man würde einfach sagen, Geld verdienen und heuerte als Seemann an. Er studiert mehrfach Kunst, bricht dies aber zum Teil aus finanziellen Gründen ab und beginnt nach einem endlich erfolgreichen Kunststudium in Pensa als Ikonenmaler und Bandura-Spieler. Bandura ist ein ukrainisches Volksinstrument, das er auch professionell gespielt hat, und Tatlin sprach auch Ukrainisch. Diese drei Werke alle drei um 1915, aber an ihnen kann man, denke ich, schon sehr schön sehen, wie sich avantgardistische Verfahren entwickeln. Links sehen Sie Skizzen, die Tatlin zur Bühnengestaltung einer Oper gemacht hat. Und man sieht, denke ich, den Hintergrund als Seefahrer. In der Mitte sehen Sie das blaue Konterrelief. Und rechts einen Padbor. Das ist ein bisschen schlecht ins Deutsche zu übersetzen. Manchmal sagt man Auswahl oder Materialsammlung. Oft wird auch der Begriff Assemblage dafür verwendet, also eine Zusammenstellung von Materialien. An diesen drei Werken kann man auch schon einen Begriff der literarischen Avantgarde illustrieren, und zwar denjenigen der Motivierung oder Demotivierung. Wenn man es thematisch betrachtet, würde man bei allen drei Werken, also in allen erkennt man die Motivierung aus der Seefahrerei, also die runde Form des Schiffsleibes im blauen Konterrelief, das Segel, die Schrägstellung der Masten. Und auch in der Materialassemblage sieht man die Formen, die aus einem Segelschiff stammen. Und man sieht die Grade der Abstraktion in den drei Werken oder das, was der Formalismus eben als Demotivierung bezeichnet. Links, das wäre ein sogenanntes motiviertes Werk, in dem also eine künstlerische Form, sei es eine diagonale Linie, sei es ein Kräfteverhältnis von Raumaufteilungen, motiviert ist, und zwar durch die Darstellung eines Schiffes. Das Konterrelief dass man als Kubu futuristisches Werk einordnen könnte. Dort gibt es die Motivierung praktisch nur noch in der Farbe, sozusagen das Blau für das Meer, das Segel und das Holz für den Schiffskörper. Und hier rechts ist die Motivierung dann schon ganz verschwunden. Und man sieht nur noch das Verhältnis von Materialien und Kräften. Dieses Werk, also die Auswahl, das er auch noch Konterrelief nennt, 1915, hat später eine, man würde sagen, große Geschichte und gilt als Vorform vieler konstruktivistischer Werke. Das ist einer der Gründe, weshalb ich es jetzt schon zeige und auch, weil es eines der ersten ist, die Metall verwenden und sich von der kubofuturistischen Orientierung auf die Farbe als Material der Malerei abkehren zum Material als solchem. Was man hier auch schon sieht, ist, wie sich in den Avantgarden sozusagen das Bild oder die malerische Vorstellung von der Fläche löst. Also links eine Zeichnung auf Papier im blauen Konterrelief, die einzelnen Schichten Holz, die schon in den Raum hineinzuragen beginnen, und hier rechts, wie sich das Relief in den Raum hinein entfaltet. Das setzt sich fort in Tatlins berühmten Eckkonterreliefs. Ich denke, Sie sehen auch hier an den Formen immer noch den Hintergrund zur Seefahrerei, das heißt zur Takelage, zum Verhältnis von Spannung, Kraft und Raum. Wobei dies schon als eine, man würde sagen, gegenstandslose oder ungegenständliche Konstruktion gilt, um eine solche Motivierung in Richtung Seefahrerei noch zu leisten, muss man es wirklich wissen, sonst sieht man es nicht mehr. Und also dieses Werk gilt als erste ungegenständliche Konstruktion, und alle Werke entstanden, wie ich sagte, Tatlin hatte als Ikonenmaler und Bandura-Spieler gewonnen, nachdem er 1913 in Paris war und dort Picasso getroffen hatte. Das heißt, im Falle von Wladimir Tatlin, der später auch Revolutionskünstler wird, wie wir gleich im nächsten Slide sehen werden, beginnt die ästhetische Revolution vor der politischen Revolution. Durch das Elternhaus beeinflusst, gibt es revolutionäre Impulse, die aber eher ethischer als politischer Natur sind. Und nach seinem Besuch in Paris, das heißt auch hier mit der Ausstellung der Konterreliefs, verliert sich der kubofuturistische Hintergrund mit dem Fokus auf Farbe, Bewegungsdarstellung. Und dieses Konterrelief hat er ausgestellt auf der letzten futuristischen Ausstellung 0.10 1915, die man auch tatsächlich als das Ende des Futurismus in der Malerei in Russland ansehen kann. Auf derselben Ausstellung erklärt Kasimir Malevich den Suprematismus, auf den ich im nächsten Kapitel eingehen werde. Nun sind wir bereits nach der Revolution. Tatlins Denkmal der Dritten Internationale, an dem er ab 1919 gearbeitet hat. Sie sehen die abstrakte Konstruktion, die sich wenig später der Konstruktivismus auf die Fahnen schreiben wird. Und wenn man sich fragt, wie sieht das Verhältnis von Kunst und Revolution oder ästhetischer und politischer Revolution hier aus, dann würde man sagen, man hat eine abstrakte Form und man hat die Revolution oder die Politik als Botschaft, also mit dem Banner, das Sie oben sehen, gegrüßt sei die Dritte Internationale. Bis zu einem gewissen Grade geht Marxismus auch in die Form von Tatlins Denkmal ein. Und zwar stellt der Turm, wie Sie ihn sehen, eine Metapher der marxistischen Idee von Entwicklung dar, die sich spiralförmig vollzieht, wer dies aus seiner Marx-Lektüre vielleicht noch weiß. Also Geschichte entfaltet sich nicht linear, sondern in Widersprüchen, und Evolution oder Progress vollziehen sich demzufolge spiralförmig mit Rückwegen bis zu einem nächsten Evolutionssprung. Und das versucht Tatlin in dieser Form abzubilden. Das heißt also, es handelt sich um eine dialektisch-materialistische Form, auch wenn es sich um eine abstrakte Konstruktion handelt. Deshalb habe ich Ihnen auch die Draufsicht hier noch mitgegeben, in der Sie die Spirale sehen können. Das ist das Modell des Denkmals. Es sollte ca. 400 Meter hoch werden. Zu den Intentionen gehört, dass der Turm höher als der Eiffelturm sein sollte, was ein eher unrevolutionäres Moment von, ich würde sagen, kompensatorischer Rivalität ist. Deshalb heißt dieses Denkmal auch hin und wieder Tatlin-Turm, in Parallelität zum Eiffelturm. Es sollte außerdem der Sitz der Kommentaren, also der Kommunistischen Internationale, werden. Es sollten drei Glaskuben in dieser Konstruktion schweben, die sich auch permanent drehen sollten, und zwar der äußerste einmal im Jahr, der folgende einmal die Woche und die höchste einmal am Tag, um die Bewegung der Zeit und den Aufstieg zur Revolution zu symbolisieren. Das Modell ist verschollen, es gibt nur noch diese Fotografien. Gebaut wurde es auch nicht. Ich bin versucht zu sagen, natürlich, denn viele der avantgardistischen Entwürfe sind leider im Entwurfsstadium verblieben. Und später rekonstruiert worden. Das heißt, anhand der Rekonstruktionen kann man auch Rezeptionswellen der Avantgarden ablesen. Also in den 60er Jahren wurden Rekonstruktionen gemacht, in den 90er Jahren wurden neue Rekonstruktionen gemacht, von denen es eine Vielzahl gibt. Ich glaube, im Gropiusbau in Berlin steht auch eine, allerdings eine sehr kleine. Ich glaube, die ist nur 1,50 Meter oder so hoch. Tatlins nächster Schritt, ich übersetze Ihnen die Losung mal, die lautet: weder zum Neuen noch zum Alten, sondern zum Notwendigen oder zum Nützlichen. Die Avantgarden als solche hatten sich ja Innovation oder utopische Neuerung auf die Fahnen geschrieben. Aber nach den ersten Revolutionsjahren und in dem Moment, wo auch der Bürgerkrieg beendet ist und der Kriegskommunismus beendet ist, die neue ökonomische Politik ausgerufen wird, geht es darum, das Land also zum einen von den Kriegsschäden und den Bürgerkriegsschäden wieder aufzubauen und dann auch einen sozialistischen Aufbau zu führen. Und das führt zur sogenannten Produktionskunst. Also wenn in den Jahren 1918 bis 1921 der sogenannte Proletkult, also proletarische Kultur, dominierten, das waren oft Theatervereine, Agitationsvereine, die kleine Propagandastücke spielten, das waren zum Teil Arbeiterbibliotheken oder experimentelle Studentenvereinigungen. Gibt es nun ich würde nicht mal sagen Richtungswechsel, aber eine Konkretisierung in Richtung der sogenannten Produktionskunst. Und ich habe Ihnen mal zwei Arbeiten von Tatlin hier aufgeführt, eine sehr frühe und eine sehr späte. Links sehen Sie den Entwurf einer Zuckerdose, daneben den Entwurf einer Tasse, also 1923 noch in Moskau, und rechts ein Trinkgefäß für Säuglinge, das er zusammen mit einem Studenten entworfen hat. Wenn Sie sich das Denkmal für die Dritte Internationale vergegenwärtigen, die abstrakte, industrielle, metallische Form, dann sieht das, besonders dieses Spätwerk, schon ganz anders aus. Also zurück zu einem, man würde sagen, traditionellen Material, nämlich Keramik, einem nicht so stark industrialisierten Material, zu einer organischen Form und man würde sogar sagen, also zu einer motivierten Form, denn dieses Trinkgefäß stellt offensichtlich eine weibliche Brust dar für den Säugling. Die Form als solche ist natürlich trotzdem innovativ. Sie hat zum Beispiel den Henkel nicht. Das heißt, eine organische Analyse von Handbewegungen liegt hier vor. Aber der Weg von einer abstrakten zu einer organischen Form ist doch schon relativ bezeichnend. Und man trifft hier auf etwas, was ich sozialistischen Funktionalismus nennen würde, also gerade im Begriff des Nützlichen oder des Notwendigen, der sich zu diesem Zeitpunkt auch schon gegen die Malerei richtet. Es gibt 1921 eine Debatte in den höheren künstlerischen Werkstätten, worauf ich vielleicht später noch mal näher eingehen werde, in dem über die Begriffe Konstruktion und Komposition diskutiert wird, also sich vielleicht hier die Frage stellt, ist diese Zeichnung rechts eine Konstruktion oder nicht? Oder handelt es sich um eine Komposition? Die Konstruktivisten an den Frottemas kommen zu dem Schluss, das ist keine Konstruktion. Eine Konstruktion auf dem Papier ist unmöglich. Eine Konstruktion muss unbedingt ein dreidimensionales, reales Objekt sein. Und führt dann quasi auch ein Bilderverbot ein. Das heißt, all diejenigen Konstruktivisten, die an dieser Diskussion beteiligt waren, malen danach auch nicht mehr. So auch Tatlin. Das heißt, gehen dann zum Entwurf und zur Gestaltung von Alltagsgegenständen über, die auch mit politischen Noten versehen sind. Und hier habe ich Ihnen noch zwei Texte von Tatlin gegeben, die in Zeitschriften erschienen sind. Oben links können Sie lesen Novy Byt, der neue Alltag, Und der neue Alltag, darunter ist zu verstehen der sozialistische Alltag. Und hier rechts ein Aufsatz des Professors der Frutein, das war die Abteilung der Frutamas in Leningrad. Художник – организатор быта, der Künstler ist Organisator des Alltags. Das sind schon späte Werke, also aus der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt unterrichtet Tatlin nicht mehr in Moskau, sondern in Kiew, also in der Ukraine. Die Bilder enthalten einige ikonische Werke. Am bekanntesten ist der freischwingende Stuhl. Sie sehen ihn hier links neben dem Logo. Ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie der freischwingende Stuhl von Mies van der Rohe. Tatlin erklärte aber, sein freischwingender Stuhl soll aus Holz sein, weil die junge Sowjetunion noch nicht so hoch industrialisiert sei und es Mangel an Stahl gab. Deshalb sieht man auch eine Orientierung an den modernen oder modernistischen Tonet-Möbeln, die Sie wahrscheinlich kennen, um 1900 entwickelt, aus gebogenem Holz. Das heißt, Tatlin nimmt hier auch bekannte Formen aus der Moderne auf. Die Bekleidungsentwürfe, die Sie auf der linken Seite sehen, die nannte er Norm, also Norm und Normal. Einerseits entwickelt er Arbeitskleidung, wie Sie oben links sehen. Tatlin trägt die Arbeitskleidung auch selbst, das heißt, die Person, die Sie in den Bildern oben sehen, ist Wladimir Tatlin. Die Arbeitskleidung in einer direkten Referenz an das Proletariat, die anderen, würde ich sagen, an die industrielle Moderne. Insbesondere die Skizze des Mantels unten rechts. Die Form, die konische Form des Mantels hat Tatlin damit begründet, dass der Mantel Luft unter den Achseln haben sollte. Erstens, um die Reinigung zu erleichtern, das heißt, um das Schwitzen zu verhindern, und zweitens, um die Wärmeverteilung in dem Mantel ökonomischer zu gestalten, das heißt, einfach die Wärme zu halten. Aber wenn Sie sich die Form ansehen, in den 1920er Jahren gab es diese Form nicht wirklich. Sie ist eher aus den 1980er Jahren bekannt. Also da gibt es einen großen zeitlichen Zwischenraum. Und das letzte Objekt, auf das ich Sie noch hinweisen wollte, sehen Sie in dem oberen Bild, und zwar handelt es sich da um einen Ofen. Kann man das erkennen? Davon gibt es leider, das Objekt ist wie alle anderen Objekte verschollen, und das ist das einzige Foto aus einer Zeitung, und entsprechend schlecht ist die Qualität. Dieser Ofen sollte also sowohl ein Backofen sein, eine Kochstelle sein und eine Schlafstelle sein. Und auch als ein Spätwerk, würde ich sagen, verbindet Tatlin sowohl eine avantgardistische Form, der Ofen ist quadratisch, aber die Verbindung von Back-, Koch- und Schlafstelle ist traditionell bei Öfen in Russland und in der Ukraine, woher sie sicherlich als traditionelle Form kennengelernt hat und sie jetzt wieder aufnimmt, ähnlich wie bei den Schlitten hier. Das heißt, man findet bei Tatlin sehr oft den Versuch, traditionelle Formen, ich würde sagen, zu revolutionieren, Und zwar erst einmal dadurch, dass sie analysiert werden und im Übrigen nicht nur auf ihre technischen Funktionen hin, sondern auch oft auch auf ihr Verhältnis zum menschlichen Körper. Das letzte berühmte Werk von Tatlin, entstanden 1930 bis 1932. Also noch während der Zeit, in der Tatlin in Kiew unterrichtet hat. Also ein Flugapparat, den Tatlin auch Le Tatlin nannte. Hier hat man eine Erinnerung an den russischen Futurismus, und zwar in der Wortbildung. Auf Russisch heißt Fliegen Letat. IN ist eine typische Wortbildungsendung, mit der man aus einem Verb ein Substantiv machen kann, wie im Deutschen Heid oder Keit. Also Letatlin wäre dann also ein Flugapparat von Letat. Letatlin, also fliegend, ein Flugapparat, und enthält natürlich seinen Namen, also Tatlins Flugapparat. Tatlin hatte sich vorgestellt, dass dieses Fluggerät mit Muskelkraft betrieben wird, und er hatte es sich als einen kleinen Flugapparat, und zwar für den individuellen Gebrauch gedacht. Das heißt, dieser Flugapparat sollte ein Alltagsgegenstand sein, so wie der VW in den 1930er Jahren. Also als ein kleines Fortbewegungsmittel für den individuellen Verkehr. Auch hier sieht man noch die Orientierung an einer organischen Formen, also sowohl der menschlichen als auch eben die Aufnahme verschiedener fliegender Tiere, also sowohl Vögel als auch Insekten, wie Sie vermutlich sich schon denken, flog das Gerät natürlich nicht. Das heißt, hier hat der künstlerische Wille den praktischen überwogen. Deshalb sind die gebauten Apparate auch verschollen. Erst in den 1990er Jahren ist in einem Militärmuseum die Karkasse oder eine Karkasse gefunden worden, und etwas Stoff von dem Gerät. Das ist eines der letzten und schönsten Fotos des Letatlin. Was ich also versucht habe an Tatlin zu zeigen, ist so eine Entwicklung von den vorrevolutionären Jahren, in denen die ästhetische Revolution im Vordergrund steht, durch die Revolution hindurch, in der es den Versuch gibt, die abstrakten Formen der Avantgarde mit politischen Inhalten zu verbinden, wie bei seinem Turm für die Dritte Internationale, und dann eine Entwicklung in den sowjetischen Alltag hinein, mit dem Entwurf von Gegenständen für den alltäglichen Gebrauch, die bei Tatlin dann aber nicht mehr nur konstruktivistisch sind, sondern immer mehr so eine organische, menschliche, nicht nur menschliche, aber organische Form, natürliche Form bekommen, je weiter er sich auf die 30er Jahre zubewegt. In den 30er Jahren hat Tatlin dann noch als Bühnenbildner gearbeitet, aber man kann sagen, er verschwindet mit dem Ende der Avantgarden von der Bildfläche, obwohl er erst 1953 stirbt. Jetzt wollte ich noch mal zurückgehen mit Ihnen und wir werden das, glaube ich, also noch ein- oder zweimal machen zu der letzten futuristischen Ausstellung 0.10 von 1915, auf der Tatlin seine ersten Eckkonterreliefs gezeigt hat. Im Nachbarraum stellt Kasimir Malevich seine ersten suprematistischen Werke her, aus und unten links die Papiere, die Sie sehen, sind erste Manifeste, Deklarationen des Suprematismus. Zu diesem Zeitpunkt standen Tatlin und Malevich auch in Konkurrenz. Möglicherweise hat das mit dem ukrainischen Hintergrund beider zu tun. Malevich ist nicht nur in der Ukraine geboren, sondern auch ethnischer Ukrainer. Beide wollten die westliche Kunst umstürzen und rivalisierten um die Vorherrschaft in der russischen Avantgarde. Der Begriff, den Malevich favorisiert, ist nun nicht derjenige des Reliefs oder Konterreliefs, sondern derjenige der Ungegenständlichkeit. Und er erklärt eine eigene Richtung, nämlich den Suprematismus. Tatlin hatte keine eigene Richtung erklärt. Frühe Werke sind kubofuturistisch und mit seinen Eckkonterreliefs beginnt er sozusagen den Begriff der Konstruktion vorwegzunehmen, erklärt sich selbst aber nie zum Konstruktivisten. Malevich erklärt sich schon zum Suprematisten und auch alle seine Schüler zu Suprematisten. Ihm geht es darum, dass die malerische Fläche eine universale, geistige oder man würde sagen metaphysische Dimension hat. Für ihn haben die malerischen Formen Zeichencharakter, der insbesondere von den Zeitgenossen oft hervorgehoben wurde. Diejenigen, die ihm seine Motivierung von abstrakten Formen durch den sowjetischen Alltag nicht abgenommen haben, haben ihn oft als Mystiker bezeichnet. Das schwarze Quadrat, das Sie hier rechts sehen, sehen Sie in der Fotografie der Ausstellung oben in der Ecke hängen. Dafür gibt es zwei Motivierungen. Die eine ist, dass er in Tatlins Raum gelugt hat, der versucht hat, vor Malevich zu verbergen, was er in seinem Ausstellungsraum vorbereitet. Aber das Eckkonterrelief soll sich nach einigen Motivierungen eben daran wiederfinden, dass Malevich das schwarze Quadrat in die Ecke hängt. Eine andere Motivierung ist, dass in dieser Ecke üblicherweise die Ikone hängt und dass Malevich mit seinem schwarzen Quadrat Anspruch darauf erhebt, die symbolische Funktion der Ikone auszufüllen. Der weiße Hintergrund, den hat Malevich selbst als unendlichen Raum gedeutet. Das Schwarz, sieht man, dass durch den schlechten Farbauftrag die Farbe durchscheint? Ja, sieht man das, dass das bunt ist? Das heißt, Malevich sah das Schwarz als die Summe aller Farben und hat deshalb auch alle Farben aufgetragen. Das Schwarz ist die Deckform. Das schwarze Quadrat ist wahrscheinlich das berühmteste avantgardistische Werk. Die Zahl der Referenzen geht in die Hunderte. Deshalb habe ich auch jetzt heute keine Sammlung der Referenzen angelegt. Also es gibt mehrere Kataloge, sozusagen Referenzen an Malevich. Zu jedem Jubiläum nimmt deren Zahl auch noch zu. Aber dieses Werk gilt als Ursprung der Abstraktion in der Malerei. Malevich, wie man allerdings hier auch sieht, verlässt die Fläche erst einmal nicht. Sozusagen, Malevich bleibt auf der Fläche und er bleibt auch auf der malerischen Fläche, für die Tatlin sich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr interessiert. Ich wollte Ihnen noch diese Vorform des schwarzen Quadrates zeigen, aus der Oper Sieg über die Sonne, die 1913 aufgeführt wurde. Im Untertitel eine futuristische Oper heißt. Es handelt sich dabei um ein avantgardistisches Kollektivwerk, kann man sagen. Kasimir Malevich hat das Bühnenbild entworfen und dies ist auch eine Skizze des Bühnenbildes. Matjuschin hat die Musik geschrieben und die beiden Futuristen Velimir Chlebnikov und Alexei Krutschomych haben den Text zur Oper geschrieben, und zwar in der sogenannten Saumsprache, der transmentalen Sprache oder Sprache hinter dem Verstand beziehungsweise für den Verstand. Ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wie diese Sprache mit Kippfiguren arbeitet, um einen Sinneswandel oder auch einen Bewusstseinswandel auszulösen. Malevich versucht das hier auch abzubilden, und zwar indem er diese räumlich doppeldeutige Form zeichnet, die sowohl als Raumtiefe gesehen werden kann oder eben auch als Pyramide. Das heißt, in dieser Zeichnung kann man nicht feststellen, ob das innere Quadrat nach vorne oder nach hinten geht. Und zeigt auch eine Variante, wie Malevich versucht, die malerische Fläche zu verlassen. Aber an dieser Stelle wollte ich dann doch noch einmal einen kurzen Exkurs zum Futurismus einfügen, der in Russland im Wesentlichen sich vor der Revolution entfaltet. In den ersten nachrevolutionären Jahren gibt es noch futuristische Aktivitäten, aber Velimir Chlebnikov stirbt schon 1921. Alexei Krutschomych publiziert die ganzen 20er Jahre über 100 seiner sogenannten kleinen Heftchen. Aber dieses Textstück stammt aus dem Libretto der Oper und ist in Saumsprache geschrieben. Sa bedeutet hinter oder für, ist der Verstand, weshalb Saumsprache ja als Sprache hinter dem Verstand oder Sprache für den Verstand gelesen werden kann. Viele Interpretationen haben sie einfach nur als alogische Lautsprache gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon lesen und wahrscheinlich feststellen, dass diese Texte schwer verständlich sind. Also derjenige mit schlechten Absichten ist eine Figur der Oper. Ah, Scheitel des Feindes, du hältst mich für eine Gabel und meinen Gedanken lachst du aus. Aber ich habe gewartet und bin nicht mit dem Schwert auf dich losgegangen. Ich bin die Fortsetzung meiner Wege. Ich habe gewartet, ich habe vorsichtig mein Schwert in die Erde eingegraben und einen neuen Ball nehmend habe ich ihn geworfen. Ich habe Ihnen die Worte Schwert und Ball links mal in Russisch markiert. Wie Sie sehen, ist dort nur der mittlere Vokal ausgetauscht. Also Schwert ist russisch Mech und Ball ist russisch Merch. Das heißt, sie klingen auch sehr ähnlich. Und das ist ein häufiges Prinzip in der Saum-Sprache, wo viele der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Wortverbindungen Ebenen der russischen Sprache betreffen. Also durch das Austauschen eines einzelnen Lautes wie hier bleibt die Bedeutung gerade noch erkennbar, zugleich aber oszilliert das Verhältnis zwischen Laut und Bedeutung und Assoziationen zu anderen Bedeutungen stellen sich ein. Dadurch entstehen mentale Effekte, und zwar weil normalerweise zwei Dinge gleichzeitig passieren. Einerseits läuft die automatische Sprachverarbeitung, die das Wort erkennen will und das Wort verstehen will, weiter, aber unter intensiviertem Aufwand. Und allein das schon hat einen ästhetischen Effekt, weil man das bemerkt, wenn man versucht, ein solches Wort zu verstehen. Und andererseits wird eine Sprachstruktur, nämlich die Verwendung von Vokalen im Russischen, die normalerweise unbewusst ist, also Sprache, wenn man sie erlernt, wird sie automatisiert. Das heißt, im Lesen denkt man normalerweise nicht über die Struktur der Sprache nach, die man gerade liest. Lesen ist, so hat es der Futurismus gesehen, eine Art automatisches Denken. Das heißt, indem die Worte auf dem Papier verarbeitet werden. Und um einen Sinnes- und Bewusstseinswandel auszulösen, wird versucht, sozusagen die Sprachverarbeitung anzustoßen. Und dabei soll es nicht nur zu einem Sinneswandel, sondern auch zu einem Bewusstseinswandel kommen. Das ist vielleicht den mentalen Effekten vergleichbar, die man erlebt, wenn man sich multistabile Wahrnehmungsfiguren anguckt. Also wer den Neckarwürfel kennt oder das Hermanngitter oder sehr berühmt sind auch die junge und die alte Frau. Kennen Sie diese Beispiele? Ja, das sind Doppelbilder in der Regel, die je nachdem, auf welches Teil des Bildes man sich fokussiert, entweder eine alte oder eine junge Frau zeigen, oder beim Neckarwürfel, das ist ein Würfel, der in Zentralperspektive dargestellt ist und sich dreht. Wenn man ihn sich eine Weile anschaut, bekommt man denselben Effekt wie hier bei Malevich. Man weiß nicht, welche Seite in die Tiefe und welche in den Vordergrund ragt. Und immer wenn sich die Linien überschneiden, gibt es so einen Kipppunkt, sodass man sich vorstellen kann, dass sich der Würfel in die andere Richtung dreht. Und damit kann man dann ab einem bestimmten Moment auch mental spielen, sozusagen. Man kann den dann in beide Richtungen drehen lassen und sowas wie einen Tanz mit seinen eigenen Wahrnehmungsorganen veranstalten. Und so ungefähr hat sich der Futurismus den Umgang mit Sprache vorgestellt. Ich habe Ihnen noch mal einen Satz rausgenommen aus dieser Szene. Artemia Nepriatilia, die wörtliche Übersetzung ist A, Scheitel des Feindes. Sehr symbolisch, was auch immer dies bedeuten mag. In dem Drama bedeutet es erst einmal, dass der Feind, also der Nepriatil, eine Figur ist, die grammatisch aus anderen Figuren entstanden ist. Und zwar gibt es eine Figur, die heißt Irgendeiner mit schlechten Absichten. Und in der Szene schießt dann irgendeiner auf denjenigen mit den schlechten Absichten, der zu Boden geht. Das heißt, die Figur irgendeiner mit schlechten Absichten wird einfach sprachlich geteilt, indem irgendeiner abgeschnitten wird. Dann sind es zwei Figuren, und zwar zwei feindliche Figuren, die einen Dualismus oder eben eine solche Kippfigur bilden. Und in diesem Satzteil sieht man das auch noch einmal. Also der Satz, den Sie oben sehen, «Altimeni priatila», ist der Satz, wie er im Libretto steht. Ich hab Ihnen jetzt mal einen Alternativsatz dazu gebildet, der sich haargenau so anhört, «Altimeni priatila», wo ich nach futuristischem Prinzip einfach die Lautgrenzen verschoben habe. Sie sehen das also hier im zweiten Wort, also ich habe das Komma weggelassen, A kann im Russischen nämlich ein Ausruf sein oder auch aber bedeuten. Temja ist der Scheitel, Temja abgetrennt ist aber, Tiem bedeutet damit ich, und Nipriyatilja habe ich auch abgetrennt in Nipriyatil und ja, und damit ergibt sich eine neue Bedeutung, aber damit bin ich der Feind ich. Und das heißt, die beiden Lesarten dieses Satzes illustrieren noch einmal das Prinzip, mit dem in dem Drama die Figuren generiert werden. Und zwar einfach durch Teilung von Wörtern und dadurch Sinnverschiebungen. Das heißt sozusagen, Saumsprache ist dann nicht nur als unlogische Lautsprache zu verstehen, sondern als Sprache, die versucht, an unsere mentalen Wortbildungsmechanismen heranzukommen, und damit arbeitet, wie wir aus Wörtern Vorstellungen bilden. Das heißt sozusagen, wie man dieses Drama versteht und wie man sich vorstellt, was passiert, hängt davon ab, dass man diese Sprachteilungsbewegungen der Saum mitmacht und die lautlichen und sprachlichen Motive dann auch selber realisiert. Und ja, Malevich habe ich Ihnen jetzt hier nochmal dazu gegeben, weil Malevich auf der visuellen Ebene versucht, genau dasselbe Kipp-Prinzip abzubilden, dass der futuristische Text zeigt. Hier habe ich Ihnen einige suprematistische Skizzen von Malevich und eine sogenannte Synopse, die er selbst erstellt hat, und zwar als Zusammenfassung seiner Entwicklung, also seiner eigenen malerischen Entwicklung vom Kubofuturismus. Das sehen Sie auf der rechten Seite oben links. Die rechte Zeichnung ist einer seiner Kostümentwürfe für die Oper zum Sieg über die Sonne. Und unten sehen Sie suprematistische Skizzen. Zu dem Zeitpunkt arbeitet Malevich schon in einer sowjetischen Institution und gründet das Museum für malerische Kultur, wo er und Tatlin zusammen Kunstwerke kaufen, und zwar mit dem Ziel, Notwendigkeit und historische Unausweichlichkeit der Avantgarde zu begründen. Das heißt, sie sammeln und stellen Werke aus von der mittelalterlichen Ikonenmalerei über den Realismus bis zu den gegenwärtigen Avantgarden. Und Malevich schreibt ein Buch dazu, das darstellt, wie sich die Formensprache aus den Ikonen bis in die Avantgarden hinein entwickeln. Das spielt sicherlich schon auf dem Hintergrund, dass die Verhandlungen mit der Sowjetmacht intensiver werden und die Sowjetmacht auch nicht immer geneigt ist, die Notwendigkeit der Avantgarde und der avantgardistischen Kunst in der jungen Sowjetunion und der zukünftigen sowjetischen Gesellschaft erstens zu sehen oder gar zu akzeptieren. 1921 zu diesem Zeitpunkt geht die Proletkultbewegung, die ich am Anfang genannt habe, zu Ende. Der Volkskommissar, der Kommissar für Volksbildung, Anatoli Lunatscharski, der ein großer Befürworter der Bewegung der proletarischen Kultur war und selbst auch Schriftsteller, hatte eine Reihe von Dramen veröffentlicht. Und die Avantgarde hat es gewagt, sich darüber zu stürzen und ihn des bürgerlichen Individualismus zu bezichtigen, weil es sich dabei um klassische, man würde sagen, naturalistische Dramen handelt. Eines davon ist ein Teil 3 von Goethes Faust, der also Faust nach der sozialistischen Revolution schildert. Die Diskussionen der Avantgarde gehen in alle Richtungen. Also das Sprachverständnis Lunatscharskis wird als realistisch traditionell kritisiert. Die Dramenform wird als traditionell kritisiert. Tatsächlich wäre es aber die Aufgabe, sozusagen ein futuristisches Sprachverständnis und ein konstruktivistisches Verständnis von Kunst zu entwickeln. Trotzki hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon seine Thesen zur Frage der proletarischen Kultur veröffentlicht. Und zwar sollte es seiner Meinung nach gar keine proletarische Kultur geben. Er begründet das mit dem marxistischen Gedanken, dass die Diktatur des Proletariats nach Marx nur ein Übergangsstadium nach der Revolution auf dem Weg zum Sozialismus und Kommunismus sein sollte. Und im Sozialismus-Kommunismus sollte das Proletariat nicht die herrschende Klasse sein, sondern nur in der Übergangsphase der Diktatur. Und Trotzki war der Ansicht, also für die Übergangsphase der Diktatur muss man keine spezielle Kultur entwickeln. Es handelt sich ja nur um eine Übergangsphase. Die dauerte dann viel länger als gedacht. Noch in den 60er Jahren stellte sich dann die Frage, wann die Sowjetunion denn nun endlich den Kommunismus erreichen würde. Und Nikita Khrushchev war so unvorsichtig zu sagen, in 20 Jahren. Das war dann aber eher das Ende der Sowjetunion als der Beginn des Kommunismus. Also Proletkult geht zu diesem Zeitpunkt zu Ende. Die Avantgardisten beginnen sich in sowjetischen Institutionen zu engagieren. Es bedarf auch einer neuen Genealogie der Avantgarden durch die Revolution hindurch und in die junge Sowjetunion hinein. Und wie ich gerade sagte, es gibt einige politische Verschiebungen. Also die Sowjetmacht beginnt erst jetzt eigentlich, also nach dem Ende des Bürgerkrieges, sich für die Kultur zu interessieren und auch eigene kulturpolitische Programme zu entwickeln. Die Institutionen, also die künstlerischen Institutionen, die Universitäten, langsam sich anzusehen und zu schauen, wie diese kulturell und politisch aussehen sollten. Und da finden auch die intensivsten Verhandlungen mit der Avantgarde statt, die zwischen 18 und 21, ich würde sagen, einfach freie Hand hatten und viele institutionelle Positionen zu dem Zeitpunkt einnahmen, von denen sie dann ab 21 langsam verdrängt werden. Malevich versucht neben seinem Suprematismus, der, wie wir gesehen hatten, im Wesentlichen in der Fläche bleibt, auch den Bewegungen der Avantgarde zum Ding hin zu folgen. Das ist ein Set von Porzellan, das er vor 1920 entworfen hatte. Vermutlich 1919, nachdem er nach Vitebsk gegangen war. Und zwar hatte Lissitzky ihn nach Vitebsk eingeladen. Lissitzky unterrichtete in Vitebsk an der Schule, deren Direktor Marc Chagall war. Das heißt, in Vitebsk gibt es zu diesem Zeitpunkt eine weitere Konzentration von Avantgardisten. Und auch Malevich beginnt mit dem Entwurf von Alltagsgegenständen. Aber man sieht an der Kanne, denke ich, noch sehr gut, wie sie aus der Fläche kommt und noch wie im Kubofuturismus die einzelnen Flächenschichten zueinander addiert in der Kanne, die sich dann so langsam ausfaltet. Diese Form hat natürlich überhaupt gar keine funktionale oder konstruktive Motivierung. Das ist, würde man sagen, eine Allegorie der Entwicklung der Malerei aus der Fläche hin zum Ding. Für die Tasse, die meistens ganz uncharmant Halbtasse heißt, gibt es eine Legende, wonach Malevich in den Jahren des Kriegskommunismus, als Mangel an allem herrschte, eine kaputte Tasse vernagelt und verschweißt hat. Das heißt, dieses Flächenstück war Malevichs Versuch, eine kaputte Tasse zu reparieren, und ist dann in dieser Form gegossen worden. Eine andere Motivierung sieht man natürlich auch, sozusagen man hat die malerische Fläche im Ding erhalten, und die ist von sowohl Malevich als auch seinen Schülern oft verwendet worden, um suprematistische Zeichnungen und Skizzen aufzutragen. Das heißt, obwohl er zum Ding geht, bleibt er trotzdem noch bei der Malerei. Hier wird er dann etwas ernsthafter mit dem Verlassen der Fläche. Rechts sehen Sie die Zeichnung eines Planeten. Das war Malevichs Begriff für eine räumliche Form, für die Tatlin diejenige des Konterreliefs verwendet hatte. Und links die Zeichnung eines modernen Gebäudes. Heutzutage arbeitet mit solchen Zeichnungen die iranische Architektin Zaha Hadid. Ich weiß nicht, ob jemand die Zeichnungen und die architektonischen Werke kennt. Aber sie macht auch, was man in den suprematistischen Zeichnungen sieht, ähnlich wie im Konterrelief. Das sind Analysen von Balance, Komposition, Kräfteverhältnissen, Raumdimensionen. Und Malevich hat diese aus solchen kompositorischen Gründen angestellt, und Zaha Hadid tut dies auch. Die Gebäude, die daraus entstehen, sehen einfach fantastisch aus. Aber Malevich arbeitet weiter, und nach den Planeten, die also schon räumliche Formen auf der Fläche sind, aber natürlich das schwarze Quadrat auch immer noch überall enthalten, geht er zu seinen Architektonen über. Hier sieht man, sehen Sie ihn in seinem Atelier, und die Architektone sind rundherum um ihn verteilt. Ich habe Ihnen nochmal ein Bild gegeben, wo man sie etwas besser aussieht. Aber hier sieht man auch noch, das sind die Zeichnungen aus der Phase der Planeten, und links unten baut Malevich aus seinen Architektonen abstrakte Gebäude, und versteht ja darunter auch mögliche Gebäude. Als letztes wollte ich Ihnen von Malevich noch einen späten Kommentar zur Revolution zeigen. Malevich hatte sich um 1926 von der Revolution abgekehrt. Er bringt seine Arbeiten von einer Ausstellung, die er Personalausstellung, die er 1926 in Berlin hat, nicht wieder mit nach in die Sowjetunion zurück. Er lässt auch alle seine Manuskripte in Deutschland und kommentiert, das müsse alles übersetzt werden, weil es unter dem Einfluss revolutionärer Ideologie geschrieben sei. Und in diesem Kommentar, also zur Roten Reiterarmee, also der Budjoni-Armee im Bürgerkrieg, man sieht, denke ich, wie Malevich die Revolution eher als ein archäologisches Ereignis versteht. Das heißt, die Reiterarmee ordnet sich in die Erdschichten ein, in der sie ihre Spuren hinterlassen hat. Und Malevich kehrt dann auch ab 1926 Schritt für Schritt und immer mehr zu realistischen Formen, zu figurativen Formen und zur Malerei zurück. Ich würde hier mal eine Pause machen. Und einfach fragen. Ich hätte, wenn es Interesse gibt, noch einen Teil zum Konstruktivismus, zu Elisitzky im Wesentlichen, auch nochmal zu den Dingenkonstruktionen oder zu Dingenentwürfen der Avantgarde, und hatte nochmal einen Schlussteil vorbereitet, in dem man vielleicht sehen kann, wie die Avantgarde vom Stalinismus abgelöst wird. Also wenn euch davon noch etwas interessiert, dann sagt gern Bescheid, dann kann ich das noch einmal zeigen. Ich würde sagen, wollen wir ins Gespräch übergehen? Und wenn dabei Sachen aufkommen, die ich noch vorbereitet habe, dann kann ich das noch zeigen. Was sehen Sie denn für Gründe, dass Malevich sich dann irgendwie wieder so konkreten Formen zugewandt hat und irgendwie so dieses Figürliche wieder kommt? Das meinen Sie, das war so ein bisschen mit dem... Meinten, er hätte sich dann so von der Revolution abgewandt oder hat es damit was zu tun? Oder wie kommt diese Abkehr bei ihm? Malevich, wie ich versucht habe zu sagen, Malevich ist unter anderem also nicht nur von seinem Suprematismus besessen, sondern auch von der Idee Entwicklungsstadien, also der Malerei als solche, aber auch seine eigenen zu entwerfen und sich natürlich selbst als den Krönungspunkt der Malerei darzustellen. Das hat er zuerst versucht mit dem Suprematismus, der von nun an die Malerei auf immer verändern sollte, was sie auch tatsächlich hat, aber eben nicht unbedingt in der Sowjetunion. Also, ich zeige Ihnen vielleicht einfach mal dieses Werk zum Vergleich. Also das ist eine Zeitschrift Nummer des Lev, also der linken Front der Künste, mit das Titelcover stammt von Alexander Rodchenko, einem bekannten konstruktivistischen Fotografen. Und hier rechts sieht man die Statue, eine Statue von Vera Muchina, einer berühmten Bildhauerin der 30er Jahre. Und dieser hübsche junge Mann und diese hübsche junge Frau sollen was symbolisieren? Die Wissenschaft. Das heißt, sozusagen auch in der sowjetischen Kultur kehrt sozusagen ein realistisches anthropozentrisches, figuratives Verständnis der Kunst wieder. Und das sieht auch Malevich. Und dann ändert er seine Strategie. Also der Suprematismus war ursprünglich als das Ende der Malerei und der Anfang des ganz Neuen gedacht. Dann interpretiert er ihn aber um und sagt, von diesem Zeitpunkt an, also vom Zeitpunkt der Erklärung des Suprematismus, entwickelt sich die Malerei nur noch rückwärts. Und so auch er. Das heißt sozusagen, er entwickelt sich dann wieder zurück zu den abstrakten Formen, die er in der Oper Sieg über die Sonne gemalt hat, dann zu eben einem Bild wie der Reiterarmee, und er endet 1932 mit einem Selbstporträt, das voll realistisch gemalt ist und ihn als Renaissancefürsten zeigt. Das heißt sozusagen, 1932 ist er dann schon ist er bis zur italienischen Renaissance zurückgeschritten. Also diese beiden Motivierungen gibt es. Die meisten Avantgardisten kehren in den 30er Jahren im Übrigen zu figürlichen Formen zurück, oft impressionistische Formen, die nicht stark verbreitet waren in Russland der Nuller- und Zehnerjahre, weil der Kubofuturismus sich viel schneller entwickelt hatte und auch viel expressionistische Experimente. Von denen wird aber kaum noch was ausgestellt und befindet sich praktisch alles in Privatarchiven. Also man hat den Eindruck, die Avantgarde in Russland hat sich sehr schnell, sehr radikal mit hohem Beschleunigungstempo entwickelt und erreicht dann aber zum Ende der 20er Jahre, als Stalin das Jahr des großen Umbruchs erklärt, ein wirkliches Ende. Und die Avantgardisten bekommen dann keine Aufträge mehr, die Werke werden zensiert. Sie werden dann auch im Laufe der 30er Jahre verfolgt. Die Avantgarden verschwinden und stattdessen entwickelt sich die stalinistische Ästhetik. Und dann gibt es eben diese, wie ich schon sagte, Wiederaufnahmen. Im Tauwetter ein bisschen, in den 60er Jahren mit der Studentenrevolution in Frankreich sind insbesondere ist die Montage und Filmästhetik von Sigar Vertov aufgenommen worden. Und dann gibt es diese periodischen Wiederaufnahmen der Avantgarden in verschiedenen Jahrzehnten. Ich gehe jetzt daran an, aber nehme vielleicht auch ein bisschen vorweg das, was dann im Stalinismus passiert. Ja. Wie hat man das betrachtet dann unter Khrushchev und danach, was da passiert ist und dann aber auch also mit dem russischen Tourismus und dann, dass er dann noch geendet ist, was waren da für Interpretationen? Das wird bis heute kontrovers diskutiert. Ich wollte Ihnen dieses Bild vielleicht nochmal zeigen. Das eine Architekton von Malevich habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Darunter sehen Sie den Entwurf von Le Corbusier für den Palast der Sowjets. Und der Entwurf wurde natürlich abgelehnt. Das war ein anderes Architekton von Malevich. Und dort sehen Sie den preisgekrönten und angenommenen Entwurf für den Sowjetpalast von Jofan. Wenn man der Logik dieser Gegenüberstellung folgt, und das tut vor allen Dingen Boris Groys, das Buch heißt Gesamtkunstwerk Stalin, entstand im Zusammenhang mit der sowjetischen Sotsart Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das Buch ist Mitte der 80er Jahre, glaube ich, veröffentlicht. Groys ist der Meinung, der Stalinismus hätte den Traum der Avantgarde verwirklicht, Und zwar hätte die Avantgarde sozusagen nur die Entwürfe geliefert, die der Stalinismus dann in die Wirklichkeit umsetzt. Und überhaupt sei der Traum der Avantgarde ja nicht von künstlerischen Formen gewesen, sondern es hätte sich um ein totales Projekt der Neuorganisation aller Formen des Lebens gehandelt. Das heißt sozusagen die Alltagsgegenstände, die ich Ihnen gezeigt habe, die abstrakten Konstruktionen, die Arbeit an Sprache und Losungen, die fasst Boris Groys zusammen zu einem universalen, man würde sagen totalen Projekt, in dem der Künstler die Welt neu gestaltet. Und dieser Künstler sei dann in den 30er Jahren Stalin gewesen, der tatsächlich die Welt umgestaltet hätte nach ästhetischen oder künstlerischen Prinzipien. So Boris Groys. Das ist, also ich halte die Position historisch für falsch. Sie ist eher verbunden mit dem, was man als sowjetische Neo-Avantgarde bezeichnen kann, nämlich die Sozart in den 70er Jahren, die tatsächlich beides, nämlich stalinistische und avantgardistische Formen aufnimmt. Der Konzeptualismus, der versucht mit avantgardistischen Mitteln Stalinismus zu kritisieren oder mit Ironie auch den Stalinismus wieder aufzunehmen. Also in diesem Zusammenhang in den sowjetischen 70er Jahren ist die stalinistische Ästhetik genauso historisch wie die avantgardistische und werden oft miteinander verbunden. Wladimir Papierny und mit ihm eine ganze Reihe von Forschern geht aber davon aus, dass es einen unüberwindlichen ästhetischen Abgrund zwischen den Avantgarden und der stalinistischen Kultur gibt. Das Buch von Paperny heißt Kultur 2 und er hat anhand von Gegenüberstellungen Prinzipien der avantgardistischen und der stalinistischen Kultur beschrieben und beide immer als gegensätzlich eingeordnet. Also hier wäre ein Beispiel für einen solchen Gegensatz. Die Avantgarden sind durch Bewegung gekennzeichnet, die stalinistische Ästhetik durch Stillstand. Und links oben sehen Sie ein solches mobiles, bewegliches Möbel, nämlich den Freischwinger von Tatlin und noch ein paar andere mobile Möbel aus den Avantgarden und rechts ein Sofa der Stalinzeit, das keinerlei Beweglichkeit und Bewegung beinhaltet, sondern im Gegenteil, also Statik verkörpert und es auch noch in die Vertikale umsetzt. Paperny hatte noch weitere Gegensätze. Hier diesen zum Beispiel, der Gegensatz von Kollektiv und Individuum. Das heißt, die Avantgarden waren von einem Kollektivismus ausgegangen, in dem also alle Menschen prinzipiell gleich sind, auch Männer und Frauen prinzipiell gleich sind, wohingegen der Stalinismus beginnt wieder Individualität zu fördern, die Leute, also Menschen in Hierarchien einzuordnen, das heißt den Führer des Kollektivs herauszuheben aus dem Kollektiv, den Menschen wieder Orden und Titel zu verleihen, die sie in eine Hierarchie bringen, in der Individualität an der Spitze steht. Und weitere, das heißt kulturell, also zwischen der postrevolutionären Kultur und dem Totalitarismus der Stalinzeit ist der Abstand riesig und ästhetisch, denke ich, ist das auch. Das größte Problem ist, dass man wie man hier sehen kann, also eine Reihe von Avantgardisten auch Entwürfe dessen liefert, was man dann im Stalinismus verkörpert sieht. Also Gustav Kluzes hier zum Beispiel mit einem typisch stalinistischen Werk, war in den 20er Jahren ein berühmter avantgardistischer Fotograf, der die Montage in der Fotografie erfunden hatte. Und was macht man damit? Schwer zu sagen. Dass sozusagen also Avantgardisten auch stalinistische Entwürfe geliefert haben. Ich glaube, ich würde auch genau an die Frage nochmal anknüpfen, weil das ja eigentlich ganz gut passt, wenn man halt irgendwie so den italienischen Futurismus und den russischen Futurismus gegenüberstellt, weil in der Interpretation von Boris Kreuz und ja vielleicht auch im Sinne von einer Totalitarismus-Theorie hat man ja gar kein Problem damit, das zu erklären, wenn man halt sagen kann, okay, in diesem allumfassenden Gestaltungsanspruch gibt es eine Nähe zur Macht und zu totalitären Regimen und das hat der italienische Futurismus eben beim Faschismus gemacht. Und die russischen Futuristen haben das halt im Stalinismus halt irgendwie gemacht. Also Gunnar Hindris in seinem Buch argumentiert ja auch dagegen und kritisiert auch genau den Boris Kreuz, weil er halt sagt, dass die Avantgarde oder das, was auch die russischen Futuristen gemacht haben, zunächst erstmal das Aufbrechen von einer bestehenden, verknöcherten Form ist. Also das macht ja Gunnar Hindris auch an diesen Wortspielen und dass er sagt, das ist wie ein Skalpell am verknöcherten Wort. Das versuchen die Futuristen halt mit der Sprache zu machen. Und dass darin was Kommendes antizipiert wird, was aber noch überhaupt gar nicht fertig oder in einer geschlossenen Form zu haben ist halt irgendwie. Also das wäre so die Gegenargumentation von dem Gunnar Hindrichs. Aber trotzdem, fände ich es dann interessant zu gucken, wie kommt es trotzdem, irgendwie sind beide Strömungen sich ja trotzdem verwandt und sie hat ja trotzdem auch eine Offenheit dann, also das ist eine Entwicklungsmöglichkeit, die da drin auch angelegt ist. Und ich frage mich, ob das was halt auch mit diesem Kollektivismus zu tun hat. Das ist ja, also das ist ja so voll interessant, weil das immer ein Verhältnis von Individuum und Kollektiv ist, aber die absolute Gleichheit, kann ja auch was Brutales haben. Und der Individualismus von Stalin ist ja kein Individualismus, der das Individuum wertschätzt, sondern den Führer als Individuum so hervorkehrt. So ist es gerade von Individualität zumisst, sozusagen. Ja. Jeder hat einen gewissen Grad an Individualität, aber der Brigadier natürlich mehr als das Kollektivmitglied. Und Stalin ist natürlich der individuellste, lebendigste aller Menschen.